Was wäre, wenn zum Beispiel unsere Städte ins Chaos und den Sozialdarwinismus abgleiten würden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Science-Fiction-Hörspiel Zentropolis von Walter Adler aus dem Jahr 1975. In der Stadt Zentropolis bringt das Radio Überlebenstipps und die Taxifahrer meiden wo immer möglich bestimmte Viertel. Es ist keine schöne neue Welt, die dieses Hörspiel entwirft. Zentropolis ist ein hässlicher Unort. Walter Adlers Hörspiel wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Aufgenommen ist das Stück in der Kunstkopf-Stereotechnik. Klingt mit Kopfhörer besonders gut, aber auch im Küchenradio ist es beeindruckend. Und es beginnt sehr leise. Unser täglicher Tipp zum Überleben. Leisten Sie keinen Widerstand, wenn Sie überfallen werden. Das erhöht Ihre Chance, lediglich beraubt und nicht auch noch umgebracht zu werden. Halten Sie den Kopf hoch und die Augen offen. Wenn Sie aussehen wie ein Opfer, werden Sie eins. Soldaten haben Anweisungen erhalten, auf verdächtige Personen sofort das Feuer zu eröffnen.